Kapitel 2 Vegetabilische Düngerarten Unterabteilung 2 bis 9 aus Systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten von Franz Damans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 2. Düngung mit Pflanzenüberresten, die teils grün, teils trocken oder nach ihrer Verarbeitung ohne vorher zu verrotten, in den Boden gebracht werden. Hierher rechnen wir a. die Unkräuter. Sie werden gewöhnlich nicht geachtet, weil viele Landwirte nicht wissen, welchen Vorteil sie daraus ziehen sollen. In den Rheingegenden aber kennt man ihren Wert besser. Dort erblickt man ganze Haufen verwelkter Pflanzen, die der Landmann sammelt und sorgfältig aufbewahrt, um damit zu düngen. Fleißige, sorgliche Landwirte wissen, wie viel diese Pflanzen leisten, wenn sie nach dem Jäten im Schatten aufgehäuft und durch Fäulnis in Gärung gebracht werden oder wenn man auf Brach- und Stoppeläckern die Unkräuter umbricht und so dem Acker eine grüne Düngung gibt. Andere sammeln die Unkräuter, weichen sie in Gruben mit Wasser ein, lassen sie dort verrotten und düngen dann mit den Kräutern und dem Wasser. B. Kartoffelkraut. Die Landleute pflegen, dies Kraut häufig unterzupflügen, auf die Straße zu werfen, dem Vieh im grünen Zustande unterzustreuen oder im Herbst als unterste Lage in die Dungstätte zu bringen. All dies ist, wie auch das Verbrennen desselben im Herbste, unwirtschaftlich, denn untergepflügt düngt es wenig, auf die Straße geworfen, geht es nutzlos zugrunde, grün untergestreut ist es eine schlechte Streu. Auf die Dungstätte gebracht, kommt es im Frühjahre ebenso grün hervor, als es im Spätjahr eingebracht wurde, und verbrannt gibt es zu wenig Asche. Der zweckmäßigste Gebrauch, den man davon machen kann, ist, dieses Kraut im Herbste auf, namentlich musige, Wiesen zu bringen, dasselbe im Winter 3 bis 4 Mal zu wenden und den Überrest, der im Frühjahre ganz ausgelaugt ist, dem Vieh unterzustreuen. C. Gemüsekraut. Obgleich dies Kraut am besten und mit Recht zur Viehfütterung verwendet wird, so ist doch das Kraut einiger Gemüse so schlecht, dass man es besser als Dünger benutzt und dann, besonders auf sandigem Boden, frisch unterbringt. Andere weichen es gleich den Unkräutern in Gruben ein oder bringen es auf die allgemeine Dungstätte. D. Rübenblätter. Wie man, zum Beispiel im Elsass, Gemüsekraut zum Düngen benutzt, so geschieht dies auch mit den Rübenblättern. Nach einigen dürfen sie aber nicht auf den Acker gebracht werden, in dem sie gewachsen sind. Nach anderen hingegen ist dabei kein Nachteil zu befürchten. Und namentlich sprechen für letzteres Versuche, die in unserer Gegend, Bruchsal, angestellt wurden und wo die Gerstensaat stets vorzüglich darauf gedieh. Sonst können sie auch, wie die Unkräuter in Gruben geweicht, auf die allgemeinen oder auf den Komposthaufen gebracht werden. E. Laub. Das Laub ist ein allgemein angewandtes Streumaterial, welches den Düngervorrat vermehrt. Seine Anwendung kann aber nur durch die Not gerechtfertigt werden. Denn nicht nur Stroh, sondern Pfriemen, Heidekraut etc. sind zur Streu geeigneter und geben einen besseren Dünger. Auf Äcker eignet sich dieser Dünger besser als auf Wiesen, wo der Wind das Laub samt dem anhängenden Dünger fortzuwehen pflegt. F. Abfälle von Hanf, Lein, Tabak etc. Abfälle von Hanf und Lein eignen sich zum Düngen nur dann, wenn sie jahrelang auf Haufen gelegen und mehrfach umgearbeitet worden sind. Frisch auf den Acker gebracht, zerstören sie alle Vegetation. Breitet man aber im Herbst Hanf oder Lein auf Wiesen aus, so kann dies für eine halbe Düngung gelten. Die Tabaksstängel werden verschiedentlich benutzt. Man lässt sie entweder den Winter hindurch auf dem Acker ausgebreitet liegen und bringt sie hiernach weg oder pflügt sie gleich vor der Einsaat unter. G. Rasen. Der Rasen enthält sehr viele nährende Teile, die teils von den vielen absterbenden Pflanzen und ihren Wurzeln, wie von der Menge kleinerer Tiere, die darauf zugrunde gehen, herrühren. An seiner Brauchbarkeit als Düngmittel ist also wohl nicht zu zweifeln. Über die Art seiner Anwendung aber herrschen verschiedene Gebräuche und wir unterscheiden Alpha, das Rasen abplaggen oder brennen. Dies besteht darin, dass man von unangebautem Boden, wie zum Beispiel von Ackerweiden und Heideländern, den Rasen mit einem schneidenden Pfluge in Quadrate von 1,5 Fuß zerschneidet, diese Rasenstücke, die nicht dicker als 3 bis 4 Zoll sein dürfen, an der Sonne trocknet und sie dann in Haufen gebracht mit Reisig und dergleichen verbrennt. Die Asche wird dann sogleich mit einer Schaufel auf dem Felde gleichmäßig verteilt, 2 bis 3 Zoll hoch aufgelegt und untergepflügt, und zwar in flachen, schmalen Furchen. Dann wird einmal leicht vorgeeckt, worauf man einsät und die Saat untereckt. Auf solches beaschte Land baut sonach dann am besten und mit Vorteil Rüben, Roggen, Hafer, Buchweizen, Kartoffeln, Sommerreps, Möhren und so weiter. Dieses Brennen muss für Sommerfrüchte im April bis Hälfte Mai, für Winterfrüchte im September und Oktober vorgenommen werden. Die Wirkungen des Rasenbrennens sind groß und dauerhaft, da diese Asche weit kräftiger als Holzasche ist. Beta, der Rasendünger. Es versteht sich wohl von selbst, dass hier nicht die Rede sein kann, eine Wiese oder eine Ackerweide abzuschälen, um anderes Land damit zu düngen, denn dies hieße nichts anderes, als mit der einen Hand nehmen, was man mit der anderen gegeben hat. Es handelt sich hier vielmehr von dem Rasen, der an Wegen, Bächen, Gräben usw. steht und der dort ohne Nutzen ist. Diese Rasen werden 3 bis 4 Zoll dick abgehoben und entweder allein oder mit Stallmist in Haufen gesetzt. So lässt man sie 5 bis 6 Monate liegen, wonach sie sich zum Gebrauche eignen. Es ist sehr gut, wenn man diesen Haufen Kalk zusetzt oder sie öfters mit Jauche oder in Ermangelung derer mit Wasser begießt, da sie dann viel schneller und besser verrotten. Den Dünger fährt man vor Winter auf das Feld oder sticht den Haufen vor Winter um, was noch besser ist, und verführt ihn dann im Frühjahre auf das Feld. Von diesem Rasendünger nimmt man 5 bis 6 Mal so viel, als man Stallmist genommen haben würde. Die Pflanzen, die am besten auf diese Düngung gedeihen, sind Hanf oder Reps. Es ist jedoch hiermit nicht gesagt, dass man nicht andere auf sie bauen könnte. H. Stoppeln. Die Stoppeln werden oft nicht so benutzt, wie sie es sein sollten, obgleich man über die gute Wirkung einer starken Stoppeldüngung außer Zweifel ist. Gewöhnlich werden sie zwar durch Pflügen untergebracht, allein dadurch bleiben Gräser und Quäken im Boden und sind dann ein großer Nachteil für die Saat. Auch ist es im Sandboden nicht geraten, sie unterzupflügen, da hierdurch der ohnehin schon lose Boden noch loser und trockener wird. Es ziehen daher viele Landwirte vor, den Acker zu streichen, ihn dann zu eggen und so alle Stoppeln und Gräser aus dem Boden zu bringen. Dieses Verfahren ist sehr zweckmäßig, wenn man nämlich das Ausgeeggte nicht nutzlos zugrunde gehen lässt, sondern es als Streu benutzt. Das bis jetzt Gesagte bezieht sich auf die Getreidestoppeln und nicht auf die des Klees und der Hülsenfrüchte. I. Heubodenabfall. Dieser Abfall eignet sich keineswegs auf jene allgemeine Dungstätte, von welcher aus die Äcker gedüngt werden, da er zu viel Unkrautsamen enthält. Man bringt ihn aber mit Vorteil auf die Wiesendungstätte oder auf die Wiesen selbst, wenn das Heu, von dem er abstammt, gut war. In anderen Fällen muss man denselben der Nässe aussetzen, damit er darin befindliche Unkrautsamen durch Keimen zerstört werde. Das gleiche gilt auch von dem K. Scheunenauswurf, den man übrigens auch mit Mist und Erde vermischen und umarbeiten oder in Jauche weichen kann. Den Tabaksstaub der Tabaksfabriken benutzt man zur Wiesendüngung, wo er viel leistet und wozu er gut verkauft wird. I. Sägemehl. Alles Sägemehl von Holz, welches keinen Lohe hat, wie von Tannen, Forlen und so weiter, eignet sich nicht nur zum Einstreuen, sondern unmittelbar zur Düngung auf Klee, Wiesen oder Weiden, namentlich frisch angelegte Weiden. Der Herr Markgraf Wilhelm von Baden ließ im Jahre 1834 im Murgtale die eine Hälfte eines Morgenfeldes mit Tannensägemehl, die andere Hälfte mit Stalldünger überführen, wobei die erste Hälfte weithin den Vorzug vor der letzten erhielt. In früheren Jahren entledigten sich die Sägemüller in jenem Tale des in großen Haufen aufgeschütteten Sägemehls dadurch, dass sie es in den Fluss warfen. Gegenwärtig wird es sämtlich als Dünger benutzt, gesucht und teuer bezahlt. Sägemehl, welches aber Lohe enthält, wie das von Eichen, Erlen und anderen mehr, hemmt im frischen Zustande auf Äckern oder Wiesen aufgebracht alle Vegetation, und nur dann kann es mit Vorteil als Dünger benutzt werden, wenn es vollkommen ausgelaugt ist und sich ganz zersetzt hat. Nach obigem lassen sich auch die Holzspäne von Zimmerplätzen beurteilen und anwenden. M. Malzstaub und Malzabgang. Der Malzstaub ist jener Unrat, der von den Schroten des Malzes von demselben abfällt. Auch ihn gebraucht man zur Düngung der Felder, und er passt hauptsächlich für Gerste, Haber, Klee und Rüben, jedoch nur zum Überdüngen. Seine Wirkung geht nicht über ein Jahr, oder besser gesagt nicht über eine Saat. Er wird jedoch in England sehr gesucht. Der Malzabgang oder die sogenannten Malzkeime enthalten hauptsächlich junge Würzelchen, die sich von den Körnern abgelöst haben. Es lässt sich also leicht denken, dass er eine gute vegetabilische Düngung ist. Man bedient sich seiner bloß zum Überdüngen junger, grüner Saaten, die schnell wachsen sollen, wie zum Beispiel Hanf, Klee, Gerste und so weiter. Man soll ihn nicht in Gärung kommen lassen, sondern so trocken als möglich verwenden. Die Engländer rühmen ihn sehr und streuen ihn ganz dünne über die Saaten oder drillen ihn mit ein. Malzkeime werden auch oft als Dünger für Tabaksfelder gebraucht. Dem Pfälzer Bauer sind die Malzkeime zum Zuwerfen seiner Tabakskutschen unentbehrlich. Bei anderen Samenbeeten, zum Beispiel von Dickrüben, sind sie gleichfalls von vorzüglichem Nutzen. Es ist natürlich, dass man diese beiden Gegenstände nur da im Großen anwenden kann, wo größere Städte mit starken Bierbrauereien in der Nähe sind. Sonst kann man aber kleinere Partien sammeln und sie der allgemeinen Düngerstätte einverleiben. N. Nadeln. Auch die Nadeln wendet man als Düngmaterial an und gebraucht hauptsächlich die der Lärchen, Forellen, auch der Tannen und Fichten. Bei Nürnberg bringt man sie mit Mist zusammen und benutzt sie vorzüglich mit vielem Vorteil für den Hopfen, dem sie einen gewürzhaften Geruch geben. Unverfault in den Boden gebracht, sind sie beinahe ohne Wirkung, da sie sehr schwer in Gärung übergehen. Man lässt sie daher bis zur völligen Verrottung im Miste liegen. Drittens, Heide- oder Fahrenkraut. Man bedient sich dieser Kräuter seltener zur grünen Düngung, sondern schneidet sie gewöhnlich ab und bringt sie als Streu in Anwendung, wo sie sogar dem Stroh vorzuziehen sind und dann mit vielem Vorteil mit anderem Stallmist vermengt werden. In anderen, besonders in Sandgegenden, werden sie abgeplackt, verbrannt und gestreut oder auch unverbrannt bis zur Zerrottung mit Mist in Haufen gesetzt. Diese Plaggen sollen aber sehr dünne gehalten werden, womöglich nicht über einen Zoll. Viertens, Schilf. Was von dem Heide- und Fahrenkraut gesagt wurde, gilt beinahe auch alles von dem Schilfe. Es gibt gleichfalls ein gutes Düngmittel, wenn es nämlich als Streu angewendet, verrottet und zu Mist wird. Hierzu muss es aber im grünen Zustande geschnitten werden, da es sonst zu schwer verfaulen würde. Als Streu ist es sehr vorzüglich und selbst dem Stroh vorzuziehen. Nur hüte man sich, es gleich nach dem Schnitte dem Vieh unterzulegen. Man lasse es hingegen vor dem Streuen ein paar Tage liegen, damit es Zeit habe, seine Feuchtigkeit zu verlieren. Hat es diese Feuchtigkeit abgesetzt, so lässt es sich auch recht gut sogleich als Gründüngung unterpflügen. Auch setzt man es mit Erde oder Kalk in Haufen, wo es dann nach einem Monate verwendet werden kann. Man bedient sich seiner vorzüglich auf leichten sandigen Boden. fünftens Seetang und sechstens Kalipflanzen. Der Seetang, der aus verschiedenen Arten von Tangen, Algen und Koniferen besteht, und alle Kalipflanzen geben für manche Felder einen sehr passenden Dünger und werden an den Küsten Englands und Irlands häufig als solcher benutzt und auf 2 bis 3 Meilen von der Küste abgeholt. Man findet diesen Tang überall, wo das Meer Einbiegungen hat und wo er, von Stürmen ausgerissen, in Mengen ans Ufer geworfen wird. Gute Landwirte gebrauchen dies Seegras so frisch als möglich zur Düngung ihrer Felder und erzielen dann den beabsichtigten Nutzen. Die Wirkungen desselben rühren hauptsächlich von der Kohlensäure und dem auflösbaren Schleime, den sie enthalten, her. Dieser Dünger hat übrigens nur eine vorübergehende Wirkung und reicht nicht über eine Ernte hinaus. Gärt und fault er, so ist er noch von geringerer Wirkung und verliert sehr von seinem Gehalte, denn er verfault, ohne Wärme zu erzeugen, und nimmt so ab, dass ein großer Haufen dieses Düngers in 2 Jahren sich so aufzehrte, dass nichts als ein wenig schwarzer Faserstoff übrig blieb. 7. Der Torf. So wie der Torf als Brennmaterial von großem Vorteil ist, ebenso ist er auch ein äußerst schätzbares Düngemittel. Bekanntlich bildet Humus nebst unzersetzten Pflanzenteilen seine Hauptmasse, woraus seine große Wirkung auf das Wachstum der Pflanzen von selbst folgt. Es ist natürlich, dass der Torf nur da als Dünger in Anwendung kommen kann und soll, wo man sonst hinreichendes Brennmaterial hat. Aber auch, wo das Letztere nicht in hinreichender Menge vorhanden ist, kann man jedenfalls den Abfall der Torfsteine als Dünger benutzen. Ehe man ihn aber als solchen anwenden kann, muss er seiner Säure beraubt werden, da er in gesäuertem Zustande, in welchem ihn uns die Natur darbietet, der Vegetation ungünstig ist. Diese Zerstörung der Säure bezweckt man am besten dadurch, dass man ihn auf Haufen schlägt, den Einflüssen des Sommers und Winters aussetzt und, um dies recht vollkommen zu erzielen, ihn alle 6 Monate einmal umsetzt und ihn, namentlich im Sommer, von Zeit zu Zeit begießt. Geschieht dies mit Mistjauche, so erhöht dies seinen Wert als Dünger. Enthält er viele harzige Stoffe, so dauert es länger, bis er als Dünger zu brauchen ist, als im umgekehrten Falle. Auf diese Art sind wohl 2 bis 3 Jahre nötig, um ihn dazu geeignet zu machen. Schneller aber zersetzt sich der Torf und verliert seine Säure, wenn man scharfen Sand oder Mergel dazu bringt. Wobei denn die Regel gilt, dass die Güte dieses Mergels von seinem größeren oder geringerem Kalkgehalte abhängt. Wie leicht einzusehen, wirkt hier namentlich der Kalk als auflösendes Mittel. Es ist daher natürlich, dass ein größerer Zusatz auch schnellere Zersetzung herbeiführe. Und wirklich wird die schnellste Zersetzung und Entsäuerung des Torfes durch Kalkzusatz bewirkt. Kalkstaub ist nach jedem Brande von Kalköfen billig zu beziehen. Man kann den Wert des Torfes noch erhöhen und seine Zersetzung noch befördern, wenn man Stall, namentlich Pferdemist, beifügt. Unter allen Verhältnissen aber ist ein Umschaffen von Zeit zu Zeit und das Feuchthalten des Torfes sehr wesentlich. Torfdünger eignet sich für Äcker wie für Wiesen. Am fruchtbarsten zeigt er sich bei den starken, tonreichen Böden und bei den mittleren, kalkigen Ackererden, weil sich sein Humusgehalt mit Ton- und Kalkerde verbindet, von diesen zurückgehalten und den Pflanzen dargeboten wird. Der mit Stalldünger zersetzte Torf wird vorzugsweise als Kompost auf Wiesen verwendet. Bei der Anwendung des Torfdüngers ist eine gleichmäßige Verteilung auf dem Acker und innige Vermengung mit der Krumme wesentlich und man rechnet dann 40 zweispännige Fuhren auf dem badischen Morgen. Man pflügt und eckt den Acker, auf welchen dieser Dünger bestimmt ist, vor dem Auffahren bereitet ihn gleichmäßig aus, eckt dann scharf ein und bearbeitet das Feld noch mit der Dornenegge. Der aufgestreute Torfdünger wird hierauf flach untergeeckt, wird er nicht gehörig verteilt, so entstehen Geilstellen wie auf Flecken, auf welchen längere Zeit Stalldünger gelegen hat. Versuche, welche bereits an mehreren Orten mit diesem Dünger angestellt wurden, haben den besten Erfolg gehabt. Reps und Kartoffeln gerieten nach dieser Düngung, welche länger als gewöhnliche Stalldüngung anhält, besonders gut, und Gerste, Hafer, Roggen, Rüben und Klee wuchsen so gut, als seien sie mit Stalldünger versorgt. Auch auf diese Weise erprobte er sich gut. Man kann ihn daher mit allen Recht unseren Landwirten empfehlen, und es verdient dieses als Brennmaterial schon geschätzte Düngemittel größere Aufmerksamkeit in Deutschland, da dies Land so große Torflagen hat, die oft zu nichts weiter nützen, als die Luft zu verderben. Achtens, Grabenschlamm, Modererde, Moder. Dieser Schlamm besteht meistens aus Überbleibseln von Wurzeln, Pflanzen und Tierchen, die sich mit dem Bodensatze von stehenden Gräben, Sinken und Sümpfen vereinigen. Gut angewendet und zubereitet düngt er sehr gut, man muss ihn aber nach dem Ausschlagen wohl 1 bis 2 Jahre liegen lassen, ehe er gebraucht werden kann, da er frisch verwendet den Acker auf viele Jahre verderben würde. Am besten verfährt man hierbei folgendermaßen. Nach dem Ausschlagen legt man ihn auf kleine Haufen, ist er dort abgetrocknet, so führt man ihn auf einen größeren zusammen. Hat sich dieser gehörig zersetzt, so macht man oben hinein eine flache Grube und füllt sie mit Pfuhl oder, in Ermangelung dessen, mit Wasser. Besser ist es noch, wenn man frischen Mist zu dem Haufen bringt, so dass man einen Wagen Mist auf 5 Wagen Schlamm rechnet. Aber auch hier muss der Haufen von Zeit zu Zeit mit Pfuhl begossen und umgestochen werden. Diesen Dung gebraucht man vorzüglich zu Weizen, Bäumen, Hopfen, Haber und Kartoffeln. Setzt man diesem Dünger noch Asche zu, so ist er vortrefflich für Wiesen. Will man ihn hierzu frisch gebrauchen, so bringt man 5 Teile Schlamm, 1 Teil Kalk und 1 Teil Dünger zusammen. Morasterde, die aus Moos und Nadeln entstanden ist, taugt nicht so viel. Zu ihrer Verbesserung bringt man sie gleichfalls in kleine Haufen, bringt zerhauene Tannenreiser darunter und lässt sie ein paar Jahre faulen. Wird dieser Dünger dann mit etwas Ton vermischt, so ist er sehr gut auf Sandboden anzuwenden. 9. Wasserlinsen. Die Wasserlinsen sind als Düngemittel den Unkräutern gleichzusetzen, da sie wie jene auch Pflanzen sind. Man kann sie daher ebenso zubereiten wie selbige als Düngemittel anwenden, und wir verweisen daher hier auf Kapitel 2, Unterabteilung 2a dieses Werkes. Ende von Kapitel 2, Vegetabilische Düngerarten, Unterabteilung 2 bis 9.